sich Angst in die Hosen macht und Schweißperlen kalt aus allen Poren treten, weil ihm in 3 Stunden die Hände abgehackt werden oder auch nur ein Finger. Wenn er vor lauter Angst um sein Leben die Henker um Gnade anwinselt, dann ist das alles andere als ein Spiel. Doch es gibt Spiele, die machen Spaß. Und es gibt Spiele, die kosten das Leben. Geisel, ärger dich nicht. Kontrolliertes Risiko, das Spiel mit Geiseln und Millionen. Von Dirk Gion und Christoph Fleischer. Jedes Spiel hat Regeln. Und das ist es, was diese Leute tun. Sie gehorchen den Regeln eines tödlichen Spiels. Die Situation war die, dass ich Andreas Lorenz war entführt, war auf Holo. Es war eine bedrohliche Situation. Also wir waren sehr nervös. Wir mussten über Mobiltelefone kommunizieren, teilweise in Anwesenheit von Entführern, was bedeutet welches Codewort. Man hat keine Ahnung, mit wem man letztlich wirklich zu tun hat. Also wer gut, wer böse ist und wer auf welcher Seite ist und mit wem zusammenspielt und ein doppeltes oder sogar ein dreifaches Spiel spielt, weiß man nicht. Mit jeder Runde werden sie besser. Sie erkennen die innere Logik des Spiels. Sie lernen, die Gedanken ihrer Gegner zu denken, noch ehe diese sie zu Ende gedacht haben. Es führt in aller Regel zu der Befreiung einer Geisel, weil ein Kidnapper von der Logik des Verbrechens her kein Interesse daran hat, eine Geisel umzubringen. Es sei denn, er wäre unlogisch oder irrational. Sie spielen dieses Spiel immer und immer wieder. Und der Preis für ein Menschenleben steigt dabei so schnell wie der Kurs der Aktien an den großen Börsen. New York, London, Tokio, Frankfurt. Auf den Philippinen bleiben die 21 entführten Touristen weiter in der Hand der Moslem-Rebellen. In Kolumbien sind Entführungen an der Tat. Ein etwa 30-jähriger Deutscher wird seit 2 Wochen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha. Wir können leider gar nichts bestätigen. Das sind Drama auf den Südphilippinen. Eine Million US-Dollar pro Person. Die bewaffneten Jugendlichen, die im Südosten. Noch immer gibt es nach der Entführung von 21 Touristen aus Malaysia geführt und später ermordet. Die Geiseln seien seines Wissens am Leben. Das Geiselspiel ist ein ernstes, ein riskantes Spiel. Und trotzdem erfreut es sich weltweit einer immer größeren Beliebtheit. Beim Kidnap ist es so, dass es weltweit einige Schwerpunktländer dieses Verbrechens gibt. Und da ist zum Beispiel auffällig Brasilien mit seit 1991 464 Kidnaps. Dann ist Kolumbien mit 3093 Kidnaps im gleichen Zeitraum genannt. Bei Deutschland sind es 11 im Vergleich, das ist minimal. In Guatemala sind es 164, in Mexiko 267, in Pakistan 430 und in den Philippinen 415. Für das Spiel braucht man ein Versteck, Waffen, Geld und moderne Kommunikationsmittel. Was wir haben, sind normale Telefone, es sind Tonbandgeräte, ist vielleicht ein Funkgerät und Fax. Also alles das, was jeder Mensch sowieso bekommt. Und es funktioniert hervorragend. Wir arbeiten natürlich mit allen Polizeien dieser Länder zusammen, wobei es Einschränkungen gibt, weil gewisse Polizeien korrupt sind oder selber das Kidnap-Geschäft betreiben. Es spielen 3 bis 4 Personen. Vor Spielbeginn werden die Rollen verteilt. Die Geisel? Im Spiel auch genannt. Die Ware. Sollte ein Nordamerikaner oder Europäer sein. Am besten Angestellte eines international operierenden Konzerns im Öl-, Minen- oder Baugeschäft. Auch Touristen werden gerne genommen. Am zweiten Tag saß dann der Entführer bei mir und ich habe dann also gebettelt, er soll mich doch freilassen und ihm nochmal verdeutlicht, dass ich nur durch Kolumbien als Gast da reise und an Kultur und Mensch und Natur interessiert bin. Und er sagt dann, ja, also ich kann freigelassen werden, aber 1 Million Dollar als Lösegeld. Und scheinbar muss ich also über diese Forderung so erschrocken sein. Ich weiß nicht, was immer da Tränen ausgebrochen oder bin ich kissweiß geworden oder alles zusammen, weil er dann im gleichen Atemzug sagt, nein, also wenn ich das Geld nicht habe, brauche ich nicht und zeigt sie mit der Hand, mit dem Hals abschneiden. Also ich bräuchte nicht um mein Leben fürchten, wenn ich das Geld nicht habe. Der Geiselnehmer. Im Spiel auch genannt. Der Verkäufer. Der Verkäufer ist Bürger eines Entwicklungs- oder Schwellenlandes in Asien, Südamerika oder Afrika. Er ist Angehöriger einer politisch motivierten Guerillatruppe oder freiberuflicher Kidnapper. Und in aller Regel bis an die Zähne bewaffnet. Also die Geiselnehmer oder Kidnapper sind in ihrer Intelligenz so durchschnittlich wie die Bevölkerung. Und es gibt da raffinierte Buben drunter. Es gibt exzellent organisierte, professionelle, die das als eigenes Geschäft machen. Und dann gibt es halt die ganze Abstufung von richtig doof bis normal intelligent. Und es gibt dann die ganz große organisierte Kriminalität, die in manchen Ländern in politisch verbrämten Gruppen stattfindet. Das sind Guerillagruppen, die früher mal mit idealistischen Vorstellungen angetreten sind, aber sich heute nach meiner persönlichen Einschätzung sehr korrumpiert haben. Und eine der beiden großen Einnahmequellen eben betreiben das ist das Kidnap-Geschäft. Das andere ist das Kokain-Geschäft. Die Käufer sind die Angehörigen der Geisel. Oder aber der multinationale Konzern, für den die Geisel bis zum Zeitpunkt der Freiheitsberaubung tätig war. Die Töchter haben es hier erfahren vom Auswärtigen Amt. Und dann haben wir gedacht, nein, also das, ja, es war wie ein Schock. Das war ein Schock. Das war nicht wie ein Schock, sondern es war wirklich ein Schock. Und wie dann die Lösegeldforderung kam, hat dieser Herr vom BKA auch gesagt gleich, ja, also die Bundesregierung, die zahlt nicht. Da müssten schon wir für aufkommen. Die Zwischenhändler. Die einzigen echten Profis in der ganzen Angelegenheit. Sie sind entweder Mitarbeiter von Krisenstäben des Auswärtigen Amtes, deren Interesse darin besteht, die Geisel ohne Medienbegleitung und ohne offizielle Lösegeldzahlung freizubekommen. Ich kann über die konkreten Lösungsmöglichkeiten wenig sagen. Bundesminister Fischer hat sehr deutlich gemacht, dass unser Interesse darin besteht, die Geiseln freizubekommen, und zwar unversehrt freizubekommen. Wir versuchen immer dann tätig zu werden, wenn wir meinen, dass die Verhandlungen einen Impuls unsererseits brauchen. Unser Hauptinteresse, um das nochmal zu betonen, ist, die Geiseln unversehrt freizubekommen. Wir möchten nicht, dass es zu innenpolitischen Experimenten kommt. Oder die Zwischenhändler sind Firmen, die sich auf den weltweiten Freikauf von Geiseln spezialisiert haben. Im Auftrag von Risikoversicherungen versuchen sie, die Lösegeldsumme möglichst niedrig zu halten. Der Consultant arbeitet immer so, dass das Ziel, das ist die Familie oder die Firma, also die zu Erpressenden, ein hartes Ziel sind, so nennen wir das. Das bedeutet, der Kidnapper muss den festen Eindruck bekommen, dass er nicht nochmal mit Erfolg hier ein Kidnap durchführen kann, nochmal Lösegeld bekommen kann. Die Zuschauer. Wie jedes Spiel mit hohem Einsatz hat auch das Geiselspiel Zuschauer. In der Regel handelt es sich um Reporter von Zeitungen, Funk und Fernsehen und somit um den Rest der Welt. Es gibt Medien, die gab es auch auf Holo, die den Entführern Geld für Interviews gezahlt haben. Das geht über alle Grenzen der journalistischen Arbeit hinweg. Man darf nicht Geiselnehmer bezahlen. Natürlich ist es so, dass Entführungen möglicherweise attraktiver werden, auch für die Entführer möglicherweise mehr Geld zu holen ist, wenn sie sehen, boah, wir haben aber Öffentlichkeit. Da wird ein Wirbel erzeugt und dann werden sie möglicherweise frecher, dreister. Das kann ich mir vorstellen, dass es so einen Effekt gibt. Es gibt sicherlich genauso den Umkehreffekt. Wenn es bei den Geiseln von Kaschmir eine ähnliche Berichterstattung gegeben hätte vor einigen Jahren, würden die möglicherweise noch leben. Man muss, das ist eben die Aufgabe der Medien und das ist wichtig, einen solchen Fall in der Öffentlichkeit halten, damit auch Unterhändler und Regierungen nicht sagen, wieso, es interessiert ja keinen Menschen mehr, warum jetzt auch noch was bezahlen. Also was ich damit sagen will, wenn man Öffentlichkeit herstellt, bleibt das Thema aktuell und es erzeugt einen Handlungsdruck. Beim Geiselspiel fängt immer die Geisel an. Sie macht den ersten Zug. Und scheidet dann für den Rest des Spiels aus. bin relativ schnell durch Kolumbien durchgefahren. Am nächsten Tag in der Früh wollte ich schon die Grenze nach Ecuador passieren. Und dann war das vielleicht 150 Kilometer vor der Grenze. Auf einmal ist ein Stopp. Also die hatten einen Terrorakt, sprich, die haben dort die Mautstation in die Luft gesprengt und haben also vorher den Verkehr aufgehalten. Und ich hatte also jetzt insofern das Pech, dass ich als eines der ersten Autos ankam. Und jetzt war das so, dass ich also mein Auto gekennzeichnet hatte. Ich habe die Deutschlandfahne draufgeklebt gehabt als Abziehbild und den Schriftzug Alemann, um mich eben als Deutscher zu identifizieren. Damit man eigentlich von den Gringos, das heißt also der Spitzname oder der Name für die Nordamerikaner, damit man von denen also unterschieden wird. Und der Deutsche ist dort allgemein sehr beliebt. Und das hat sich auch wirklich so erwiesen, dass, wo sie uns also sofort als Deutsche erkannt hatten, wurden wir mit offenen Armen empfangen. Der Zahnarzt Dr. Ottmar Broda ist unterwegs in Südamerika. Er erfüllt sich einen Jugendtraum und will die Panamerikaner von Alaska bis Feuerland befahren. Auf einmal waren die da, wo die hergekommen sind, weiß ich nicht, plötzlich aus dem Busch oder aus dem Graben, so schnell konnte ich gar nicht schauen. Und auf einmal sitzt schon ein schwer Bewaffneter, macht die Beifahrertür auf und setzt sich dann rein. Und schon wurde mir gedeutet, ich soll dem Auto nachfahren. Und es war ja rechts und links waren also die schwer Bewaffneten. Mir blieb eigentlich gar nichts übrig. Also so, ja, jetzt war ich so richtig hilflos und hab da also ganz, eigentlich wusste ich sofort, hoppla, da, was da passiert ist. Ich war mir der Situation eigentlich vom Anfang an gleich bewusst. Dr. Ottmar Broda wird von der ELN verschleppt, einer linksgerichteten Guerillatruppe, die sich Nationales Befreiungsheer nennt und seit vielen Jahren gegen die Regierungstruppen Kolumbiens kämpft. Mit der Entführung von reichen Kolumbianern und Ausländern finanziert die ELN ihren sogenannten Freiheitskampf. Im ersten Moment realisiere ich das und da wird es einem fast schwindlig. Dann fängt man an, irgendwie zu zittern. Direkt wird es einem da übel und sagt, mein Gott, was ist auf einmal hier passiert und wieso erwischt es jetzt mich? Und man war in so einer hilflosen Situation plötzlich drinnen und war praktisch der Macht der Bewaffneten, war man so ausgeliefert und hat keine Möglichkeit, irgendetwas tun zu können, um aus dieser heiklen Situation herauszukommen. Seine Arme, seine Beine, seine Muskeln, nichts gehorcht ihm mehr. Zuerst ein Gefühl, als müsse er kotzen. Und dann die absolute Lähmung. Das ist die Stressphysiologie des Menschen. Die Ausschaltung des Großhirns mit allen rationalen Fähigkeiten. Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten: Flucht oder Angriff. Und dafür die totale Mobilmachung der Muskeln. Ein Geschenk der Evolution für Gefahrensituationen. Doch was nützt das, wenn man in den Gewehrlauf eines südamerikanischen Guerillakämpfers starrt? Die erste Runde im Geiselspiel ist entschieden. Die Ware bekommt jetzt ihren Preis. Der Geiselnehmer ist am Zug. Seine Mitspieler versuchen, keine Emotionen zu zeigen. Doch jetzt wird es ernst. Wird sich der Geiselnehmer an die weltweit geltenden Spielregeln halten und nicht mehr als die in Entführungskreisen üblichen 1 Million US-Dollar fordern? Das Lebenszeichen, da kamen also aus dem Tal Leute, die ich vorher nicht gesehen hatte, auch ältere Jahrgänge schon, also sprich 30 oder so herum. Und dann wurde also eine Kassette mitgebracht Und diese Kassette musste ich besprechen. Man hat buchstäblich jedes Wort, das ich in Deutsch gesagt habe, wurde also nachgeschaut. Das habe ich ihnen dann immer vorgeblättert. Und dann habe ich das also in Deutsch besprochen. Dann wurde das gleichzeitig auf Blatt geschrieben in Spanisch. Dann musste ich das Ganze also auch in Spanisch reden. Der Beginn der Besprechung der Kassette war, heute ist der und der Tag, es war der 26. Dezember, also der zweite Weihnachtsfeiertag, sodass sie also wusste, wenn ich das sage in meiner Stimme, aha, wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag, also an diesem Tag lebt er noch. Heute ist der 26.12.1998. Viele Grüße an euch alle, seid umarmt und Küsse an dich und nochmals viele Grüße. Mir geht es gut. Ich bin von den Guerillas, Ejército Liberación Nacional, ELN, hier in Kolumbien festgenommen worden. Monika, mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Ich werde gut behandelt. Für meine Freilassung müsste etwas Geld gezahlt werden. Und wichtig ist, dass ich keinen Kontakt zu dem Militär oder zum kolumbianischen Staat habe. Sie haben mir zum Beispiel vorgeschrieben, ich soll sagen, es geht mir. Und jetzt haben Sie mir freigelassen, was ich sagen will. Sehr gut, gut, hundsmiserabel, schlecht oder mit zu Tode elend, betrübt und dergleichen. Und dann, dass ich also gefangen genommen wurde von der ELN. Auf dieser Kassette war dann noch von einer Lösegeldforderung die Rede. Wir sind die Armee der nationalen Befreiung. Wir haben nichts gegen Dr. Broder und seine Familie. Zufällig haben wir ihn in unserer Gewalt. Wir benötigen das Geld in unserem Kampf für ein gerechtes Kolumbien. Wir wollen 400.000 Dollar Lösegeld. Die Zwischenhändler sind erleichtert. Das Geiselspiel ist sauber durch die erste Runde gegangen. Der Verkäufer spielt mit offenen Karten. Er ist ein alter Bekannter. Man wird im weiteren Spielverlauf vor Überraschungen sicher sein. Auch der Preis der Ware, um die gespielt wird, ist nicht ungewöhnlich hoch. Und die Geisel? Äußerlich ganz ruhig. Sitzt einfach da und kann nichts machen. Außer warten. Ich bin praktisch nur im T-Shirt, in einer lockeren Freizeithose aus dem Auto geholt worden und habe nicht die Möglichkeit gehabt, auch das Geringste mitzunehmen. Nicht einmal meine Lesebrille, die auf dem Beifahrersitz war, oder meine Uhr, die auf die Uhr also nicht ums Handgelenk gehabt. Und dann sind sie mit, ich glaube, 5 Autos waren es insgesamt. Durch allertiefsten Dschungel ist man auf ganz verwundenen Wegen, durch Schlammpassagen, wo die hängen geblieben sind, durch Flüsse. Also praktisch, die kennen da wahrscheinlich jeden Quadratmeter in diesem Urwaldgebiet, sodass ich wusste, die haben schon genau gewusst, wo sie mich hinbringen, wo mich also auch niemand finden kann. Das eine war eine Hütte, da war halt eine Feuerstelle drin, die war also auch alles im Dschungel, allerdings so ein Blick auf eine freiere Lichtung. Und die andere Hütte, sag ich mal, ja, da hat es also reingepfiffen, reingeregnet. Da gibt man bei uns nicht einmal Schafe oder Ziegen, würde man da unterstellen. Die Verpflegung war sehr, sehr eintönig. Es gab im Grunde genommen Reis, Reis, Reis und wieder Reis, auch zum Frühstück. Aber wenn sie vom Markt gekommen sind, habe ich Weintrauben, Äpfel, Bananen, die haben Musik, Kassettenmusik oder Radiomusik von 4 Uhr früh gehört bis in die Nacht, bis sie schlafen gegangen sind. Das war ein Kassettenradio, mit Kurzwelle. Und die, über diese Kurzwelle habe ich also auch Deutsche Welle. Ich habe das mal probiert, ob ich einen deutschen Sender reinbekomme. Und ich habe sofort in den Nachrichten gehört, 4 Touristen, deutsche Touristen im Jemen entführt. Jetzt bin ich 2 oder 3 Tage vorher entführt worden und über mich wurde überhaupt nichts in der Deutschen Welle in den Nachrichten gebracht. Und da war ich natürlich vom Anfang, habe ich mir gedacht, ja, bin ich denn in Vergessenheit geraten? Ist denn das, hat sich das noch nicht herumgesprochen? Ich habe immer nur gehört, Jemen, Jemen, Jemen, aber nichts von Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien. Man denkt natürlich in solchen Situationen an alles nach. Das geht an, dass ich die Sonne beobachtet habe. Man trägt sich irgendwie mit dem Gedanken, wie kommst du da raus? Wenn das ein endloses Warten hier ist, hast du irgendwie eine Möglichkeit einer Flucht. Ich bin dann von dem Gedanken abgekommen, weil das also ein hoffnungsloses Unterfangen gewesen wäre. Generell war es halt so, dass ich immer beobachtet wurde. Auf der anderen Seite nehme ich an, die waren sich ihrer Sache so sicher, dass ich ihnen nicht entfliehen kann, weil das Gebiet also fast undurchdringlicher Dschungel war. Und zweitens, ich habe es ja dann auch gesehen, die Leute, die laufen rum wie Bauern, also auf den Feldern mit Jeans und zerrissenen Hemden und haben alle irgendwo ihre Waffe im Stiefel versteckt. Man kann also nicht unterscheiden, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Also hätte kaum eine Chance gehabt, irgendwo durchzukommen, ohne irgendwo immer auf Leute zu stoßen. Und das war mir also auch klar. Die haben mich durchaus, wenn ich beim Baden war, war ich außer dem Gesichtsfeld, auch wenn es nicht weit war, aber es war halt einfach im Dickicht und im Busch und im Wald drinnen. Oder wenn man halt so sein menschliches Bedürfnis dem nachgekommen ist, ist man auch verschwunden. Also ich konnte dann gerade beim letzten Aufenthaltsort, wo ich dann doch vielleicht fast 3 Wochen war, konnte ich da meine Bewegungsspaziergänge machen, vielleicht in jede Richtung von vielleicht 150 bis 200 Metern. Nicht? Und das war schon eine ganze Menge, wenn ich denke, wir haben also schon Geiseln gehabt, die an Ketten angekettet waren, Tag und Nacht. Dann habe ich also Silvester verbracht. An Weihnachten habe ich die Heilige Messe hier, Mitternachtsläuten und dergleichen alles im Radio verfolgt. Am Silvester habe ich Neujahrsansprache vom Bundespräsidenten. Das waren schon sehr, sehr schwierige Stunden, die man da hinter sich gebracht hat. Und dann kam Anfang Januar noch mein Geburtstag. Das wussten die auch, wann ich Geburtstag habe. Ich habe es ihnen nicht gesagt, aber halt aus den Unterlagen. Und da bin ich auch nicht freigelassen worden. Und daraufhin habe ich mich rein psychisch auf eine lange Gefangenschaft eingestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn sie dich nicht freilassen, dann kann das endlos lang dauern. Wir haben ja Fälle, die über 3 Jahre gedauert haben. Das macht ihn fertig. Nicht die körperlichen Qualen, nicht die permanente Bedrohung und nicht das Alleinsein. Was ihn wirklich fertig macht, ist die ungewisse Dauer dieses Spiels. Er weiß, sie spielen da draußen. Irgendwo spielen sie. Taktieren, verhandeln, beraten. 6:18 Uhr. Seit genau 4 Jahren ist er heute verschwunden. Entführt. Wird aber möglicherweise nur der Anfang von das langen und zähen Verhandlungen sein. Mit einem Motorrad über die Grenze von Thailand nach Kambodscha gefahren ist und seither vermisst wird. Reis und Regenwasser als Nahrung. Ja, aber ich warne davor, voreilig Schlüsse zu ziehen aus dieser Meldung. Seit 2 Monaten sind die 21 Geiseln auf den Südphilippinen nun in der Gewalt. Da war deutlich zu erkennen, dass doch eine große Erschöpfung und Ermüdung und auch hohe Anspannung in den Gesichtern zu beobachten. Deutsche Studentin sowie schon seit längerer Zeit 2 weitere Personen. Wir bereits seit längerer Zeit in den Händen kolumbianischer Entführer. Die ganze Zeit hat er auf seinen Einsatz gewartet. Jetzt bereitet der Profispieler seine Züge vor. Eine routinierte Betriebsamkeit breitet sich im Raum aus. Wir sind die weltweit führenden Know-how-Träger in der Logik dieser Verbrechen. Hans-Werner Baumann. Es gibt die vertragliche Konstellation mit einigen Kunden, dass wir eine 24-Stunden-Bereitschaft zur Verfügung stellen, die besagt, dass wir, sobald ein Fall bekannt ist, dann sofort einen Consultant auf den Weg schicken. Das können wir auch, weil wir weltweit operieren und immer eine Personalreserve in London zur Verfügung haben. Sein betriebsinternes Kürzel lautet HWB. Die Finanzierung eines Einsatzes in einem Kidnap-Fall geschieht wie folgt. Der Consultant wird bezahlt, und zwar mit einem Tagessatz, den ich hier nicht nenne. Aber das ist die einzige Bezahlung, die die Firma oder der Auftraggeber leistet. Wir haben keinen Gewinn daran, wenn die Lösegeldsumme nach unten gedrückt wird. Oder wir bekommen keinen bestimmten Prozentsatz der Lösegeldsumme. Es gibt keinerlei Verbindung zu dieser Lösegeldsumme. Hans-Werner Baumann arbeitete bis vor kurzem als professioneller Unternehmensberater in extremen Krisensituationen. Seine Lehrzeit absolvierte er im südlichen Mexiko. Die Control Risks Leute sind keine Waffenträger. Es sind Leute, die irgendwo eine Expertise haben. Die sind in dieser speziellen Logik der Verbrechen, die sie bearbeiten, geschult durch langjährige Erfahrung. Wenn Sie nach den formalen Qualifikationen fragen, dann sind das Absolventen renommierter Universitäten. Es sind Leute, die zum Teil eine sehr, sehr erfolgreiche militärische Karriere hinter sich haben. Wir haben mindestens zwei Leute im Generalsrang, die nach Ausscheiden aus ihrem aktiven Dienst bei der britischen Armee eingetreten sind. Wir haben Leute aus dem diplomatischen Dienst, Leute wie mich, die auch beim Militär waren und in der Personalentwicklung ihre Erfahrungen gesammelt haben. Der ehemalige Panzeroffizier befreite weltweit Geiseln. Das mit den Geiseln befreien möchte ich wirklich richtigstellen, weil wir keine Geiseln befreien. Wir beraten ein Unternehmen oder eine Privatperson, wie man mit dieser Situation umgeht. Wir machen nie etwas selber. Der Ruf nach den Geiselprofis wird mit jeder Entführung, die in den Medien für Schlagzeilen sorgt, lauter. Als ein Reporter des Nachrichtenmagazins Der Spiegel auf den Philippinen entführt wird, sucht der Redakteur Klaus Brinkbäumer Hilfe bei den Profis. Ich kann keine Details nennen, weil Vertraulichkeit vereinbart ist. Ich kann nur sagen, dass ich einen Tipp bekommen habe von einem meiner ständigen Gesprächspartner dort, der mir wiederum einen anderen Gesprächspartner von Control Risk vermittelt hat, der sehr seriös und kompetent wirkte und dann aber den Auftrag eben ablehnte und verneinte und sagte, er könne das nicht machen, einfach weil es zu kurzfristig, und es war sehr kurzfristig, weil es ihm zu kurzfristig und zu riskant erschien. Was, das kann ich Ihnen sagen, nicht wirklich beruhigend für uns war. Also wenn Control Risk sagt, das ist uns aber zu riskant und zu kurzfristig, beruhigt uns das nicht. Und die Geiseln? Äußerlich ganz ruhig. Control Risks ist eine weltweit operierende Gesellschaft mit Hauptsitz in London. Control Risks hat 12 Töchter weltweit von Moskau bis Rio de Janeiro, von London bis Manila. Die britische Unternehmensberatung zählt mit 3.500 Kunden in 130 Ländern und einem Jahresumsatz von 70 Millionen D-Mark zu den Marktführern auf dem Gebiet der Risikokontrolle. Wenn zum Beispiel ein Ölfeld in Nigeria oder eine Kupfermine in Papua-Neuguinea erschlossen werden soll, ist Ihr Sicherheitsrat gefragt. I'm Richard Fenning and Head of Business Development at Control Risk Group in London. It's going to be a problem increasingly because within. Das Geschäft mit den Geiseln wird ein immer größeres Problem in den Entwicklungsländern. Die Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich werden immer größer. Poor Brazilian is getting bigger all the time. And the same in many other countries. And the same will happen in China. Nehmen Sie China. Nur wenige der 1,2 Milliarden Menschen werden bald sehr reich sein. Der große Rest bleibt arm. Dieser Gegensatz begünstigt diese Art von Verbrechen. Es sind nicht allein die reichen Leute aus Westeuropa. Die Einkommensunterschiede innerhalb der Entwicklungsländer, das ist das Problem. Victoria Street in London. 300 Meter Luftlinie von New Scotland Yard entfernt. Ein großes Bürogebäude. Imposant. Aber wer zur Control Risks Group möchte, der geht durch den unauffälligen Nebeneingang. Kein hochpoliertes Messingschild mit dem Namen der Firma, kein großer Empfang. The company started in 1975. Control Risks wurde 1975 gegründet. Die englischen Versicherungen versicherten damals Firmen, die immer mehr Geld in rückständigen und gefährlichen Ländern investierten. They were insuring them personally and their businesses as well. And what was happening occasionally was that some of these Es kam vor, dass Leute gekidnappt und als Pfand für Lösegeld festgehalten wurden. Und wir hatten die brillante Idee, eine Company zu gründen, die solche Risiken erkennt und die Mitarbeiter dieser Firmen aufklärt und vor Gefahren warnt. In Südostasien, in Lateinamerika und Teilen von Afrika. And if you take out this insurance policy, it will cover you for all, even if you had somebody kidnapped. Die Versicherungspolice schließt unsere Honorar ein und deckt die psychologische Betreuung ab. Und in einigen Fällen übernimmt sie die Kosten für das Lösegeld. To cover the cost of psychiatric help and all sorts of additional things. And in some cases it will cover the cost of Also die Entführten zahlen das Geld, aber sie bekommen die Summe dann von der Versicherung zurückerstattet. Interviews gibt Richard Fanning in einer Art Konferenzraum und nur nach umfangreichen Vorbesprechungen, in denen sich die Journalisten verpflichten müssen, die Berichterstattung ausschließlich an nachprüfbaren Fakten zu orientieren. Der Konferenzraum ist spärlich ausgestattet und durch einen Flur von den Büros der Mitarbeiter getrennt. Alle anderen Räume von Control Risks sind tabu. It's very tricky because we keep all our client details confidential. Wir behandeln alle Daten unserer Kunden streng vertraulich. Wenn Sie mit dem Mikrofon herumspazieren und das Telefon klingelt, hier ist der Bundeskanzler. Na, das wäre doch für Sie eine große Geschichte. Er sitzt irgendwo in einem Loch. Seine Menschenwürde ist nur noch ein Haufen Dreck. Sein Einsatz in diesem Spiel ist hoch. Und Sie? Lachen. Die Profis im Geiselgeschäft falschen um den Preis eines Menschen wie die Händler auf dem Markt um einen toten Fisch. The popular image, perhaps, of Control Risks is that we will launch some rescue mission. Man denkt immer, bei Control Risks würden knallharte Rambo-Jungs eine filmreife Rettungsaktion starten und die Geiseln befreien. Stylized Hollywood. So wurde das in Hollywood gedreht. In reality, die Realität ist viel langweiliger. What happens is, if you are a family or sagen wir mal, Sie sind eine Familie und arbeiten für einen Konzern auf den Philippinen, in Brasilien oder in Mexiko, where the problem of kidnapping exists. Und ein Mitglied Ihrer Familie oder Ihrer Firma wird entführt. Dann helfen wir Ihnen. And we've helped now. Bis heute haben wir über 700 Entführungsfälle gemanagt. Im Empfangsraum von Control Risks liegen dunkelblaue Hochglanzbroschüren aus. Eine dezente Low-Profile-Werbung, mit der man multinationalen Großkonzernen Sicherheit verkaufen will. Länderstatistiken klären über das Risiko von Entführungen auf. Sicherheitsanalysen spekulieren über die Möglichkeiten, sichere Gewinne in unsicheren Dritte-Welt-Ländern zu erzielen. Perfekt inszenierte Fotos in den Broschüren zeigen Szenen aus dem Alltag der Mitarbeiter. Das Büro ist abgedunkelt. Die beiden Männer werden von einer Lichtquelle angestrahlt, die aus dem gläsernen Schreibtisch zu kommen scheint. Sie konzentrieren sich auf einen Computerausdruck oder ein Fax. Der eine ist um die 50, der andere etwas jünger. Beide tragen helle, seriöse Hemden mit dezent gemusterten Krawatten. Beide tragen Brille. Sie sehen kompetent aus. Wie Männer, die wissen, was sie tun. Die Leute, die die Beratung brauchen, die sind konfus. Sie haben extreme Ängste. Und der Consultant ist der Rettungsring. für die Leute dort. Und deswegen muss man da wirklich stabil auftreten und man muss zuverlässig sein und nicht nur den Eindruck machen, sondern man muss tatsächlich in der Lage sein, die Situation zu steuern. Man muss also 24 Stunden und das über 3 Wochen lang, denn so lange dauert ein Einsatz, dann wird man abgelöst, handlungsfähig sein. Denn eine Aktion eines Entführers kann nicht vorausgesagt werden. Und wenn etwas passiert, muss man sofort präsent sein, um die Situation zu erfassen, zu analysieren und zu beurteilen. We get a profile maybe of the type of gang or kidnappers. Are they criminals? Wir finden heraus, ob die Entführer kriminelle oder politisch motivierte Terroristen sind. Wenn wir wissen, wer die Entführer sind, fragen wir uns, gibt es eine Verbindung zu ihnen? Denn nur wenn wir mit ihnen reden, können wir ihr Verhalten analysieren und feststellen, wie es den Geiseln gesundheitlich geht. Sehr gefährlich wird es, wenn die Kidnapper für die Geiseln 50 Millionen Mark fordern und die Familie sagt, in Ordnung, wir bezahlen das Geld, weil wir zufällig reich sind. Dann sagen die Entführer, okay, jetzt wollen wir 100 Millionen Mark. Das heißt also, der erste Kontakt ist absolut entscheidend. Es ist doch so, wenn ihr Kind oder ihre Frau entführt wurden, dann spielt Geld für sie gar keine Rolle, denn die Entführer drohen grausame Dinge an, falls nicht gezahlt wird. Und unser Job ist es, Leute davon abzuhalten, emotional zu entscheiden. Man muss immer erstmal Nein sagen. Da hieß es dann erstmal 1 Million Dollar, aber das war so, dass der gleich sagte, das ist also utopische Zahl, das werde ich nie zahlen müssen. Da habe ich auch gesagt, das kann ich gar nicht, also es ist unmöglich. Das muss ich allerdings sagen, das habe ich von Südamerika, von Ecuador mitgebracht. Die leben ja noch enger mit diesen Entführungen als wir. Und die haben gleich zu mir gesagt, die pokern immer sehr hoch. Und wenn man ein bisschen Geduld hat, die gehen schon runter. And try to get some resistance and some form of dialogue going. And then you can make decisions. Mit Widerstand fordert man die Entführer heraus und kann mit ihnen verhandeln und gewinnt Zeit, um zu entscheiden, was nötig ist. Vielleicht muss man Lösegeld bezahlen. Aber vielleicht gibt es auch eine andere Art, sich zu einigen. Es geht fast nur um Psychologie. Also wir beraten so, dass das Ziel, also die Erpressten, als hartes Ziel erscheinen und führen die Verhandlungen so, dass die Lösegeldsumme in aller Regel signifikant nach unten gedrückt wird. Im Konkreten gibt es einige Fälle in der Vergangenheit, wo Kidnaps nicht zu einem guten Ende geraten sind, weil die Erpressten weiche Ziele waren. Well, you have to explain. You have to explain to them what may happen. Wir müssen unseren Kunden zeigen, was passieren kann und Beispiele aufzeigen. Zum Beispiel, in diesem Fall ist Lösegeld bezahlt worden. Und trotzdem wurde die Person nicht freigelassen. Die Entführer wollten nur noch mehr Geld, weil man den Eindruck vermittelt hat, man könnte den Betrag zahlen. Das macht die ganze Sache noch gefährlicher. Wenn nötig, finden wir Leute, die schon einmal entführt worden sind, die das alles schon einmal durchgemacht haben und man kann aus ihren Erfahrungen lernen. Und das gibt Leuten Kraft. Die Ware bekommt jetzt ihren Preis. Die Spieler sind in der letzten Runde. Jetzt geht es nur noch darum, den endgültigen Preis festzulegen. Die Übergabe der Ware ist dann nur noch Routine. Die Lösegeldübergabe findet immer nach Anweisung des Kidnappers statt. Der sagt das, wie das geht. Der sagt, mit welchem Auto man kommen soll. Beispiel Geländewagen, Vierradantrieb, getönte Scheiben und Abblendlicht und solche Details. Das sagt er dann, da muss man dann den Kurier hinschicken. Typischerweise ist bei einem Kidnapper es so, dass nach der Geldübergabe man Stunden oder Tage warten muss, bis die Geisel freigegeben wird, weil der Kidnapper erstmal Gelegenheit haben muss, das Geld überhaupt aufzunehmen und es dann zu prüfen. Und möglicherweise ist die Geisel so weit weg, dass sie auch noch Zeit braucht, um einfach Wege zurückzulegen. Ja. Und genau zwei Tage nach meinem Geburtstag, also der am 6. Januar war, kommt der Chef der Bewachergruppe. Und das war, das sehe ich heute noch, und das werde ich auch nie vergessen, die Freude in seinen Augen und in seinem Gesichtsausdruck, wie er sich selber gefreut hat, jetzt werde ich freigelassen. Und er sagt zu mir, Ottmar, sie nannten mich also Ottmar, so übersetzt, pack deine Klamotten, heute Libre, also du wirst heute freigelassen. Und ich hab das also total registriert, in Wortlaut, in Ton, aber ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und habe mich gesagt, nein, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, weil je weniger ich dran glaube, umso weniger bin ich enttäuscht. Je höher ich fliege, umso tiefer falle ich runter. Das waren also meine Gedanken. Und dann habe ich ihn halt nochmal gefragt, heute frei und ja. Und ich habe es einfach nicht realisieren wollen. Und dann erst gibt er also Anweisungen und fängt selber an, und da wird das Lager also abgebaut, die Zelte zusammengerichtet, Kochtöpfe, alles wird in Säcken gepackt. Dann dem Tag haben sie mich dann tatsächlich freigelassen. Dr. Ottmar Broder kehrt nach fast 2 Monaten Geiselhaft nach Deutschland zurück. Nach meiner Freilassung habe ich natürlich Kontakt mit dem Auswärtigen Amt gehabt, und es ist also dann so, wie mir das also versichert wurde, abgelaufen, dass erst einmal der Kontakt zu der Entführergruppe hergestellt wurde. Also passt auf, ihr habt da einen von unseren Landsleuten entführt, und die Verhandlungen sind also gelaufen. Offiziell beauftragt wurde der Bischof Steele aus Ecuador in Santo Domingo bei Quito. Der ist also schon in ähnlich gelagerten Fällen, wenn Entführungen in Kolumbien waren, ist er also immer wieder gebeten worden, da vermittelnd tätig zu werden. Das hat also einen, jetzt sage ich mal, historischen Hintergrund, weil der Anführer und vielleicht auch Gründer der ELN war ein Geistlicher. Und das war ein Studienkollege von Bischof Emilio Steele. Und dadurch kam dieser Kontakt. Und er ist auch nach dem Tod von diesem Anführer ein Verbindungsmann auch der ELN gewesen. Und das wusste natürlich die Bundesrepublik. Und der ist also dann offiziell beauftragt worden, für meine Freilassung mit denen Kontakt aufzunehmen und tätig zu werden. Und das macht er aber nicht nur für einen Deutschen. Dann hat er mir also erzählt, er ist jetzt schon wieder am nächsten Fall, da ging es, glaube ich, um einen Kanadier. Bereits 2 Wochen nach seiner Rückkehr wird Ottmar Broder zur Kasse gebeten. Er musste aufgrund der Kontakte von Bischof Steele kein Lösegeld bezahlen, aber die Bundesregierung präsentierte ihm eine detaillierte Rechnung mit den Kosten seiner Befreiung. Die Flugkosten vom Bischof Steele nach Cali und nach Bogota, die Übernachtungskosten im Hotel. Dann wurden zu meiner Freilassung 2 Autos angemietet. Dann wurden mir die Kosten für einen neuen Reservepass in Rechnung gestellt. Flughafensteuer, Passfoto mit läppischen 4 Mark. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Das Auswärtige Amt lehnt eine Rückerstattung, wie ich sie gefordert habe, ab, mit der Begründung, dass sie sich auf das Auslandskostengesetz und das wieder auf das Konsulargesetz berufen. Ich habe das Ganze mir auch durchgeschaut. Da sind überall Gummiparagraphen, ist von Fall zu Fall verschieden, ist Ermessenssache. Auf der anderen Seite steht eindeutig drinnen, wenn ein Bundesbürger unverschuldet in eine Not gerät, ist Beistand zu leisten, und zwar kostenfrei. Genauso auf höheren Sagen angewiesen wie wir. Es heißt, es habe 2 Tote gegeben. Es heißt, es habe Ostrü ausgemergelt. Denn erst im Sommer hatten die kommunistischen Guerillas im Süden Kambodschas 3 junge Touristen aus Frankreich, Großbritannien und Australien entführt und später ermordet. Kontakte herstellen können, vergeblich. Seit genau 4 Jahren ist er heute verschwunden, entführt. Ein Foto hat es ganz am Anfang gegeben von ihm und von 4 anderen Geiseln. Wenig später wurde eine von denen ermordet aufgefunden. Beim Spiel um die Geisel kann die Geisel nur eins gewinnen: ihr Leben. Aber es wäre kein Spiel, wenn sie es nicht auch verlieren könnte. Im Juli 1995 werden der Deutsche Dirk Hasard und der Norweger Hans Christian Ostrow zusammen mit zwei Engländern und einem Amerikaner in Kaschmir entführt. Dirks letztes Lebenszeichen, eine Tonbandaufnahme vom August 1995. Einen Monat später wird Hans-Christian Ostroh von Separatisten der Gruppe Al-Faran enthauptet. Neben seiner Leiche findet die indische Polizei ein Schreiben der Entführer. Die indischen Hunde haben nicht auf uns gehört, schrieb die Militantengruppe Al-Faran und stellte ein neues Ultimatum. Wenn unsere Forderung nicht innerhalb von 2 Tagen erfüllt wird, dann wird die übrigen 4 Geiseln das gleiche Schicksal treffen. Die indische Regierung geht auf die Forderung von Al-Faran nicht ein. Von Dirk Hazard und den 3 anderen Entführten fehlt seitdem jedes Lebenszeichen. Während die offiziellen Behörden die Geiseln aufgegeben haben, will Anne-Kathrin Henning immer noch nicht an den Tod ihres Freundes Dirk Hazard glauben. Ich wollte nicht einfach in das alte Leben wieder zurückgehen, wenn so ein Teil von mir fehlt. Und das kann ich nicht. Ich kann nicht so weiterleben, als wäre nichts. Man wird vorsichtig mit Hoffnung, wenn man das immer wieder erlebt, dass es Falschmeldungen sind. Also man traut sich dann gar nicht mehr, sich darüber zu freuen oder daran zu glauben. Es wird immer was da sein, was fehlt. Und immer was da sein, worüber man reden muss. Das ist doch irgendwo eine Erfahrung, die Spuren hinterlässt und damit kann nicht jeder umgehen. Es ist kein Problem, was in unser Denken reinpasst, eine Geiselnahme. Ich bin kein Mensch, der aufgibt. Das kann ich nicht. Kontrolliertes Risiko, das Spiel mit Geiseln und Millionen. Von Dirk Gion und Christoph Fleischer. Es sprachen Hele Darius, Paul Fasnacht, Horst Mendroch und Volker Niederfahrenhorst. Technische Realisation Gerd Nesken und Olaf Dettinger. Regieassistenz Claudia Katanek. Regie Hein Brühl und Dirk Gion. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2000.